Pressemitteilung der Piratenfraktion NRW. Piratenfraktion erleichtert über Erfolg im Streit um Pille danach. Der katholische Krankenhausverband Deutschland zeigt sich nun doch offen dafür, Frauen nach einer Vergewaltigung die Pille danach zu verschreiben. Nachdem die Piratenfraktion NRW den Fall eines Vergewaltigungsopfers, das von zwei katholischen Kliniken in Köln abgewiesen worden war, erfolgreich ins Plenum des Landtags eingebracht hat, ändert der katholische Krankenhausverband Deutschland jetzt seine Haltung. Der Geschäftsführer des 435 Kliniken umfassenden Verbands, Thomas Fortkamp, erklärte gestern im Interview mit dem WDR-Magazin Westpol, er halte es für vertretbar, Frauen nach einer Vergewaltigung die Pille danach zu verschreiben. Er kündigte zudem an, Gespräche mit der Deutschen Bischofskonferenz aufzunehmen. Vergangene Woche war in einer Stellungnahme auf der Homepage des Verbandes noch zu lesen, dass in katholischen Kliniken die Pille danach nicht verabreicht würde. Wir sind sehr erleichtert über diesen wichtigen Schritt, eine allumfassende medizinische Versorgung von Vergewaltigungsopfern auch in katholischen Krankenhäusern sicherzustellen. Krankenhäuser, die von der Allgemeinheit finanziert werden, sollten auch im Sinne der Allgemeinheit handeln. Es darf nie wieder passieren, dass die Behandlung Hilfsbedürftiger vom Glauben abhängig gemacht wird, sagt Lukas Lammler, gesundheitspolitischer Sprecher der Piratenfraktion. Die Beschäftigten katholischer Krankenhäuser waren offenbar unsicher, welche Hilfe sie Opfern einer Vergewaltigung zukommen lassen durften, erklärt Daniel Schwert, Kölner Abgeordneter der Piratenfraktion. Es ist wichtig, ihnen diese Unsicherheit zu nehmen. Birgit Redlewski, frauenpolitische Sprecherin der Fraktion, ergänzt, insofern ist es nur schlüssig, dass mehrere Abgeordnete der Piratenfraktion NRW eine entsprechende Petition von Pro Familia unterstützen. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.